Und dann kam Allendes Zeit, 1970. Und das war der Beginn einer ganz, ganz neuen Zeit, weil wir das Gefühl hatten, Chile gehört uns und wir können so vieles verändern. Und wir können, wie soll ich sagen, wenn du müde bist, du kannst das. Alles gut. Alles gut, das muss so sein. Ja, aber vielleicht, und wie wäre es da? Nein? Ja, okay. es war, ich hatte erzählt, dieses Bild von Puerto Varas, die so ein bisschen religiös war, wo die Mädels artig waren. Wir waren artig, ja? Sehr. Aber ich hatte schon einige Autoren gelesen, wie, ja, weiß ich nicht, die Beauvoir hatte ich angefangen zu lesen. Ja? Und Santiago dann diese Explosion mit der Unidad Popular und Allende's Zeit. Es war eine sehr schnelle Politisierung, ja, wo ich war dann in einem anderen Chor in Santiago, hieß Coro de la Universidad Técnica. Und in diesem Chor, es gab nur drei Unis damals in Santiago. Katholische Universität, wo ich war, die gar nicht mit Religion zu tun hatte, aber war, so hieß es, Universidad de Chile und Universidad Técnica. Und in dieser Universidad Técnica waren wir aus alle drei Universitäten. Und es war so, dass wir die Musik liebten, aber wir hatten alle politische Richtungen, selbst im Chor. Ne? Und da, in dem Moment, wo Allende 1970 gewählt wurde, war Nixon in den USA an die Macht. Und der Kissinger war sein Berater. Und dann Nixon sagte, Lateinamerika hat sich in einen roten Sandwich umwandelt zwischen Kuba und Chile. Und das werden wir nicht erlauben. Und so war das. Ne? Die haben sofort angefangen, den Putsch vorzubereiten. Wir wussten das nicht natürlich. Ne? Dann kam die Verstaatlichung der Kupferminen, dann kam die Agrarreform, dann konnten die Bauern kleine Stück Erde haben und selbst ernten das, was sie gesät hatten und nicht nur für den Großbesitzer. Und mit dem Chor sind wir dann zu den Minen gegangen und haben wir für die Minenarbeiter gesungen. Oder wir sind so lateinamerikanische Chorwettbewerbe eingeladen worden. Und wir waren ein bisschen so die Botschafter der Unidad Popular. Ne? Und das war ein schönes Gefühl. Und wir sind als Studenten und Studentinnen ernten gegangen. Ich habe Mais geerntet oder in eine Fabrik was gemacht. Wir haben das einfach so gemacht. Aber es hat überhaupt nicht mit der Sowjetunion zu tun oder mit Kuba oder mit der DDR. Es war ein Experiment, die in Chile ganz, ganz neu war. Ne? Natürlich mit all diesen Komponenten, aber a la Chilena. und das war natürlich, wir waren von Diktaturen umzingelt. Ja? Da gab es schon in Brasilien, Uruguay, Peru, Bolivien, Argentinien noch nicht, kam später. Aber wir hatten das Gefühl, wir schaffen das, wir werden das schaffen. Ne? Und Und wir hatten das Gefühl als Frauen, dass wir gleichberechtigt waren. Sagen wir so, unsere Macho-Gesellschaft war immer noch da. Und ich war Linke und die Linken, vielleicht selbst heute, sind auch nicht die Feministischen. Aber ich glaube, wir haben vieles, vieles geschafft und wir haben vieles beigebracht an unsere Männer. Und die Kultur war für mich ganz wichtig. Deswegen wusste ich, wenn ich fertig bin, ich möchte Kultur im Kulturbereich arbeiten als Journalistin. Ne? Und dann kam Fidel Castro nach Chile und wir im Chor, wir waren eingeladen zu einer Veranstaltung, wo er war, und unser Chor hatte ein Riesenproblem. Ich wollte dahin und viele von uns, aber andere nicht, ne? Weil wir ganz andere politische Meinungen hatten. Ne? Und dann der Leiter von unserem Chor sagte, der war Christdemokrat, genau in der Mitte. Ne? Und dann sagte er, okay, eine von den rechten Studenten fragte, wie wäre es, wenn wir mitmachen, aber nur den Mund bewegen? Wir sind da, aber wir singen nicht. Und wir bewegen den Mund, aber und die anderen singen für Fidel Castro, aber wir nicht. So war Chile. So war Chile. Ne? Das war der Anfang. Ne? Und das war gar nicht leicht, aber wir mussten Lösungen für dieses Zusammenleben finden, ne? Und weiter Musik machen. Und so haben wir das gemacht. Fidel Castro stand da an einer Uni, wir haben gesungen mit der ganzen Seele und die anderen haben nur den Mund bewegt. Ne? Und dann kam der 10. September. Vorher gab es einen Putschversuch, dann die Lkw-Fahrer haben gestreikt und dann konnte man die Lebensmittel nicht durch das Land transportieren. Die haben die Gelder von der CIA bekommen und es wurde immer härter und die Auseinandersetzungen waren immer heftiger zwischen uns allen. Ne? Und im Juni 1973 gab es den ersten Putschversuch. Ich wohnte in einer WG mit 9 Personen. 3 waren wir Chilenen und andere aus USA, aus Kanada, aus der Schweiz, aus Kolumbien. Weil da kamen viele, viele Menschen aus ganz vielen Ländern, um diesen Prozess beobachten zu können. Und dann sind wir mit unserer WG in Richtung Stadt gegangen und haben uns angeguckt, wie da hat man die U-Bahn gebaut, dann waren die Riesenlöcher. Da drin waren Soldaten, auf der anderen Seite waren auch Soldaten und sie haben sich gegenseitig angeschossen. Und danach sind wir weitergelaufen, natürlich ganz vorsichtig versteckt, zwischen Sträßchen, aber in der Innenstadt. Und da habe ich einen Körper bedeckt mit Zeitungspapier gesehen und ein Gehirn an der Wand. Und dann sind wir weggerannt. Und es war so, es gab so eine starke Kultur. Es gab ganz viele Musikgruppen, ganz viele Theatergruppen. Der Feminismus hat angefangen, ne? Was heute viel, viel stärker ist. Es gab einen Zug der Kultur und mit diesem Zug sind Theatergruppen durch das Land gereist und haben Theatergruppen in den kleinen Dörfchen gegründet. Es gab Musikgruppen